MDR Kultur. Hörspiel. In wenigen Tagen, am 28. April, wäre der Schauspieler Kurt Böwe 90 Jahre alt geworden. Er wirkte wie ein Baum mit grober Rinde und einem fest in seinem Heimatboden verwurzelten Stamm. Der Komödiant Kurt Böwe war ein echtes ostdeutsches Urgewächs. So spielte er auch zuletzt seinen Kommissar Groth im Polizeiruf mit Bauernschleue und Gelassenheit und wurde somit selbst im Alter noch zur Kultfigur. Seine Heimat war das mecklenburgisch-brandenburgische Land, die Prignitz. Hier wurde er 1929 in einer kleinbürgerlichen Familie als eines von 7 Kindern geboren. »Ich gehöre in die Prignitz und ab und zu auf eine Bühne«, bekannte er dann auch in seiner Autobiografie, denn sein Weg auf die Bühne war alles andere als vorbestimmt. Wie sein Vater und seine Brüder würde auch er Bauer werden. Da Böwe jedoch schon als Kind an Asthma litt, blieb ihm dieser Weg versperrt und erspart zugleich. Er studierte in Berlin Theaterwissenschaft und Germanistik, doch schon kurz darauf überredete ihn sein Entdecker, der Regisseur Horst Schönemann, sich hauptberuflich auf die Bühne zu begeben, namentlich auf die des Gorki-Theaters in Berlin. Mit Schönemann ging Böwe einige Jahre später auch ans Hallenser Theater, an dem er ab 1967 spielte, und Halle wurde für ihn mehr als eine kurze Zwischenstation. 6 Jahre blieb Kurt Böwe hier, bevor er 1973 von der Saale zurück an die Spree, nun ans Deutsche Theater nach Berlin ging. Viele werden sich also auch an den Hallenser Schauspieler Böwe erinnern und hier vielleicht ganz besonders an den Zimmermann und ABF-Studenten Trullesand aus Hermann Kants Die Aula. Diese Rolle machte ihn DDR-weit zum Star von der Saale. Und bald schon sprach man auch an der Spree von Böwe als neuem Volksschauspieler par excellence. Ich stand da oben, um den Leuten einfach Hoffnung zu machen. So einfach dieses Anliegen Kurt Böwes klingen mag, so umfassend war es doch. Denn wer ihn da oben auf der Bühne erlebt hat, glaubte schnell, ihn persönlich zu kennen, diesen gelassen, schwerfälligen, lebensschlauen Menschen Böwe, weil er sich hinter dem, was und wie er es spielte, nie versteckte. Im Gegenteil, jede Rolle schöpfte aus dem Menschen Böwe. Seine Kunst bestand mehr und mehr darin, ganz er selbst zu sein. In unserem nun folgenden Hörspiel »Maria« von Isaac Babel erleben Sie Böwe als gerissenen Geschäftsmacher Isaac Dümschitz, dem Kopf einer Schieberbande im nachrevolutionären Petrograd der 1920er Jahre. Maria, die nicht in Erscheinung tretende Titelheldin dieses Stückes, ist die Tochter eines ehemaligen zaristischen Generals. Durch die Oktoberrevolution ist seine Familie zu Außenseitern der Gesellschaft geworden. Ihr Niedergang ist nicht mehr aufzuhalten, auch nicht durch die Bekanntschaft mit dem neureichen Dümschitz. Die einzige Hoffnung ist Maria, die Tochter des Generals, die zur Revolutionärin wurde, und irgendwo an der Front weilt. Isaac Babel, Maria. Petrograd in den ersten Revolutionsjahren. Ein Hotelzimmer auf dem Nevsky-Prospekt. Schmutzig, vollgestellt mit Säcken, Kisten, Möbeln. Bijonkow und Jewstinjewitsch, zwei Invaliden, Medaillen und Georgskreuz auf der Brust, packen Lebensmittel aus. Dümschitz rechnet am Rechenbrett. 24. 28. 30, ist Korolev zurück. Was heißt zurück? Umgelegt. Hä? Die ganze Tour ist vermasselt. Alle Sperren sind neu. Zu viele Schwernisse jetzt im Lebensmittelgeschäft, Isak Markovic. Kaum hast du dich an eine Sperre gewöhnt, schon ist sie weg. Wenn sie es noch bloß täten, abnehmen. Aber so hat man dauernd den Tod vor Augen. Wir kommen hin auf den Kursker Bahnhof. Schießerei. Was ist los? Wir denken, die Macht ist hops. Aber das ist los. Die ballern ohne hinzugucken. Ungeheure Werte an Lebensmitteln haben sie am heutigen Tag abgenommen. Sie sagen, für die Kinderchen. In Zarskoje Selo sind gegenwärtig bloß noch Kinder. Kolonie nennt sich das. Kinderchen. Ja, mit Bart. Was nahmen Sie für die Wurst? Die Wurst, Isak Markovic, 18.000 nahmen Sie. Nee. Und miserabler noch. Heutzutage, sei es Vitebsk, sei es Petrograd, alles eine Soße. Mit euch in Russland eingeebnet. Die Graupen, wie viel? Die Graupen, Isak Markovic, 9.000. Aber sagst du ein Wort, kriegst du gar nichts. An Handeln sind die gar nicht interessiert. Das wartet bloß darauf, dass dir was nicht gefällt. Ein Mut ist über diese Lieferer gekommen, nicht zu beschreiben. Übrigens, die Brote haben die Frau Gemahlin selbst gebacken. Eigene Hände Arbeit. Mit besten Grüßen. Und die Kinder? Lebend und gesund? Ah, die Kinder lebend und gesund. Gedeihen wohl. Mhm. Hm? Angezogen mit Pelzchen. Reiche Kinderchen. Der Herr Gemahl ist eingeladen. Hab ja weiter nichts zu tun. 32, 35. Bischonkow, bei dem Geschäft sehe ich keinen Nutzen, keinen Vorteil. Stimmt, Isak Markovic, Vorteil ist keiner. Ich und Jewstinjitsch, wir denken, man muss sich auf andere Ware schmeißen. Lebensmittel. Lebensmittel sind als Materie zu sparrig. Mehl. Mehl ist zu sparrig. Graupen sind zu sparrig. Kalbskeule auch zu sparrig. Man muss sich auf was anderes schmeißen. Auf Sacharin. Oder hier. Auf Steinchen. Mhm. Ein Brillant ist eine charmante Materie. Rein in den Mund. Weg ist er. Philipp ist nicht da. Wo ist Philipp? Vielleicht zum Krüppel gemacht. Das fehlte noch. Im Jahre 18 war Invalide ein Titel. Aber im gegenwärtigen Moment... Sie tun sich eben bilden. Ja. Früher, da hatte das Volk ein Gewissen gegen die Invaliden. Aber jetzt? Wieso bist du Invalide, fragen sie. Mir, sag ich, hat die Sprengbombe beide Beine weggerissen. In deinem Fall, sagen sie, ist das gar nicht so was Besonderes. Bei dir, sagen sie, ist es ohne Leiden abgegangen. Auf einmal. Du, sagen sie, gelitten hast du nicht. Wieso, sag ich, nicht gelitten? Na so, sagen sie, ist eine bekannte Sache. Bei dir hat man die Beine sozusagen unter Narkose gerade geschnitten. Hast nicht mal was gehört. Bei dir ist nur mit den Zehen so ein Unverstand. Die Zehen bei dir spreizen sich, jucken, dabei sind sie ab. Und weiter ist gar nichts mit dir. Wie, sag ich, kannst du das wissen? Na, sagen sie, das Volk, gelobt seit dieser und jener, hat sich gebildet. Man sieht, es hat sich gebildet. Wo sie einen Invaliden aus dem Zug schmeißen. Warum, sag ich, schmeißt du mich aufs Gleis? Ich bin ein Krüppel. Darum schmeißen wir dich raus, sagt er, weil uns in Russland die Krüppel aus dem Hals sind. Und schmeißt dich raus wie ein Holzstück. Mich, Isaak Markovic, hat unser Volk schwer gekränkt. Sie. Ich. Und wo ist das Guten Tag? Ludmila Mukovnina war bei Ihnen. Dem Schitz. Das guten Tag hat der Hund gefressen. Und wenn sie's war, was dann? Der Ring von Mukovnins ist bei Ihnen. Ich weiß es. Maria Nikolaevna kann ihn dir nicht gegeben haben. Ich werde ihn haben von Menschen, nicht von Affen. Wie ist der Ring an Sie gekommen? Dem Schitz! Leute haben ihn gegeben zum Verkaufen. Verkaufen Sie mir. Hm. Leute wollen Valuta haben für den Ring. Sie schulden mir 50 Pfund. Für welche Sache? Für die Sache mit dem Zwirn. Die Sie vermasselt haben. Bei der Gardekavallerie hat man uns Zwirnshandel nicht beigebracht. Sie haben es vermasselt, weil Sie so drauf losgehen. Ich bin böse auf Sie, Wiskowski. Noch für was anderes bin ich auf Sie böse. Was war das für eine Nummer mit der Fürstin? Ah, da denkt man, wie man es am besten macht. Sie wussten, dass sie noch Jungfrau ist. Das ist ja der Pfiff. Eben solche Pfiffe brauche ich nicht. Ich bin ein kleiner Mann, Herr Rittmeister. Und möchte nicht, dass diese Fürstin bei mir erscheint wie die Mutter Gottes vom Bild und mich ansieht mit Augen wie Silberlöffel. Was haben wir gesprochen? Frage ich. Es konnte eine Frau sein bis 30. Haben wir gesprochen. Bis 35. Hausfrau. Die weiß, was kostet der Sack Unglück, die meine Graupen nimmt und gebackenes Brot und 400 Gramm Kakao für die Kinder und mir nicht hinterher sagt, Gaunerlausiger, du hast mich beschubt und missbraucht. In Reserve bleibt die jüngere Mukovnina. Die lügt. Ich liebe nicht eine Frau, wenn sie lügt. Warum haben Sie mich nicht mit der Eltern bekannt gemacht? Maria Nikolaevna ist zur Armee gegangen. Die war ein Mensch, Maria Nikolaevna. Zu der konnte man aufblicken, mit der konnte man reden. Sie haben so lange gewartet, bis sie gefahren ist. Mit der Eltern ist es kompliziert. Dem Schitz. Es ist sehr kompliziert. Hundeleben. Verflucht. Das Matrosenpack ist im Gange. Das ist kein Leben, Isak Markowitsch. Wer ist da? Ich. Gib ihm laut, wer ist ich? Macht auf. Das ist Philipp. Bijonkow öffnet die Tür. Licht. Herein stürzt ein unförmiger, massiger Körper, taumelt zur Wand, schweigt. Der Kopf liegt auf der Brust, die Augen sind geschlossen. Haben Sie auf dich geschossen? Nee. Müde, Philipp? Jewstinejitsch und Bijonkow ziehen Philipp den Halbpelz und die Oberkleider aus, holen darunter einen Gummianzug hervor und werfen ihn auf den Boden. Der armlose Gummimann, ein zweiter Philipp, liegt ausgestreckt auf dem Fußboden. Philipps Finger sind aufgeschnitten, bluten. Haben Sie ihm anständig gegeben? Menschen nennt sich das. Auf Spur. Auf Spur war. War der? Der. Mit Gamaschen? Der. Dann geht's los. Ran bis ans Haus. Nicht ran. Bis ans Haus. Das Geschieße kam dazwischen. Er war dem Geschieße nach. Ich hab dir gesagt, gehen wir durchs Tor. Wo ist der Ring? Maestro. Ist so eilig mit dem Ring. Brennt's unter ihnen. Zimmer im Hause Mukovnins, Schlaf-, Ess- und Arbeitsraum zugleich. Stielmöbel. Unter dem eisernen Ofen klein gehacktes Holz. Rohre durch das ganze Zimmer. Hinter einem Wandschirm zieht sich Ludmila Nikolajewna für das Theater um. Auf der Lampe wird eine Brennschere warm gemacht. Katja plättet ein Kleid. An deiner Stelle würde ich mir die Wimpern nicht machen. Und dieses Kleid ohne Ärmel. Hat er wirklich so viel Geld? Wiskowski fantasiert, glaube ich. Dimschitz hat 6.000 Pfund Sterling. Alles profitiert von den Krüppeln. Es stand jedem frei, auf sowas zu kommen. Sie haben ein Atel, legen zusammen. Invaliden wurden bis jetzt nicht durchsucht. Da war der Transport leichter. Man muss schon Jude sein, um auf sowas zu kommen. Ach, Katjuscha, besser Jude als Kokainist, wie unsere Männer. Einer, siehst du, ist Kokainist. Der andere lässt sich erschießen. Der dritte wird Kutscher, steht vom Jefropjewski und wartet auf Kundschaft. Par le temps qui court sind Juden sicherer als alle. Ja, sicherer als bei Dimschitz findest du's nirgends. Party, wir sind Weiber. Einfache Weiber. Wie unsere Hausmagd Agascha sagt, das Rumtreiben langt mir. Wir können das nicht so ohne was Festes, wirklich. Wir können's nicht. Und Kinder wirst du auch kriegen? Ich kriege 2 Rotchen. Also gesetzliche Ehe. Bei den Juden gibt's nichts anderes, Katjuscha. Sie sind furchtbar familiär. Die Frau ist ihnen Beraterin. Tja. Für die Kinder bringen sie sich um. Und dann, der Jude ist der Frau, die ihm gehört hat, immer dankbar. Daher kommt das, dieser adlige Zug, die Achtung vor der Frau. Nach dem Theater ein Souper. Nicht ausgeschlossen? Natürlich. Sie trinken, Ludmila Nikolajewna. Ausbruch der Leidenschaft. Alles versinkt im Nebel. Falsch geraten, Gnädigste. Ja. Die Manege dauert vielleicht 1 Monat, 2 Monate. Mit Juden muss man das. Es ist noch nicht einmal gesagt, dass überhaupt geküsst wird. Na. Im Jahre 1820, am 16. Oktober, während der Regierungszeit des seligen Zaren Alexander, erdreistete sich eine Kompanie der Leibgarde des Semjonow-Regiments, Eid und militärischen Gehorsam vergessend, sich in den späten Abendstunden eigenmächtig zu versammeln. Wie hat sich das ausgedrückt, dieses Vergessen des Eides? Es drückte sich darin aus, dass die Leute nach dem Zapfenstreich auf den Korridor kamen und beschlossen von dem Kompanieführer die Abschaffung des obligatorischen zugweisen Stubenappells zu erbitten. Der Regimentskommandeur liebte solche Appelle durchzuführen. Und dafür, für diese sogenannte Meuterei, waren Strafen vorgesehen. Ja, ja. Welche, hör zu, die unteren Ränge, die als Anstifter festgestellt wurden, sind durch Erschießen vom Leben zum Tode zu befördern. Die Leute der ersten und zweiten Kompanie, die der Unordnung das Beispiel gaben, zu bestrafen durch Erhängen. Die Gemeinen, die in Paragraph 3 genannt werden, haben zum Exempel für die übrigen durch das Bataillon 6-mal Spießruten zu laufen. Ist das nicht entsetzlich? Ich finde, die Bolschewiken müssten sich um Vaters Buch reißen. Die brauchen das, um die alte Armee schlecht zu machen. Die verlangen immer nur das Aktuellste. Katja, ich gliedere die Semjonow-Tragödie in 2 Kapitel. Ach, ja, ja. Das erste, Untersuchung der Gründe der Meuterei. Das zweite, Beschreibung des Aufruhrs, der Folterungen, der Verbannung in die Bergwerke. Papa, du musst Katja das Kapitel über den Zaren Paul vorlesen. Wenn Tolstoi noch lebte, er hätte es gewürdigt. Das glaube ich bestimmt. In der Zeitung verlangen sie immer nur das Aktuellste. Ohne Kenntnis der Vergangenheit. Kein Weg in die Zukunft. Ja, ja. Die Bolschewiki tun das Werk des Iwan Kalitasi einen, die russische Erde und uns, die Berufsoffiziere, brauchen sie dazu. Zumindest damit wir ihnen von unseren Fehlern erzählen. Guten Tag. Gehorsamsten guten Tag, Katharina Vyacheslavovna. Ja, bitte? Ludmila Nikolajewna im Haus. Erwartet sie. Einen Moment Geduld, sie zieht sich gerade um. Ja, auf der Straße ist ein Wetter, man möchte einen Hund nicht rauslassen. Der Fürst Hippolyt hat mich gefahren. Ja. Hat mir den Kopf vollgequatscht, lauter Kuddelmuddel. Findet sich selten so eine Type. Kommen wir auch nicht zu spät. Draußen ist heller Tag. Und schon ins Theater? Nikolai Wassiljewitsch, die Theater beginnen jetzt nachmittags um 5. Ach, sparen Sie mit Strom? Erstens Strom. Dann, wenn man zu spät zurückkommt, ziehen Sie einem die Kleider auf der Straße aus. Schweinekeilchen. Nikolai Wassiljewitsch, ich bin da kein Spezialist, aber man hat mir verkauft als von Schrot und Korn. Ob's mit Schrot und Korn gefüttert wurde, nun, wir wissen nicht. Wirklich, Isaak Markowitsch, Sie sind zu gütig mit uns. Ein paar Grieben. Bitte? Verzeihung. Bei Ihrem Vater haben Sie das nicht gegessen, aber in Minsk, in Viljusk und Tschernobyl schätzt man Sie sehr. Es sind kleine Stückchen Gansernes. Ach, Sie speisen es und sagen mir Ihre Meinung. Stückel Silze. Nikolai Wassiljewitsch, Hausmacher von einem Deutschen. Isaak Markowitsch, wirklich, ich werde böse. Das ist für mich eine Ehre, wenn General Mukovnin mir böse ist. Was erhaben ist diese Hülse. Dieser Deutsche war ein ziemlich angesehener Professor, jetzt macht er Wurst. Ich bin fertig. Ist sie nicht schön, meine Tochter, Isaak Markowitsch? Ich sag nicht nein. Ich bin da kein Spezialist, aber ich sehe, was schön ist. Und ich werde Sie auch noch mit meiner Ältesten bekannt machen, mit Maria. Ja. Ich sag Ihnen vorher, Maria Nikolajewna ist unser Liebling. Ja. Und was glauben Sie, der Liebling ist unter die Soldaten. Aber was denn für Soldaten, Ljuka? Nein, in die Politabteilung. Euer Exzellenz, über Politabteilungen fragen Sie mich. Alles dieselben Soldaten. Papa, nimm die Medizin bitte auch ohne mich. Und lass ihn nicht arbeiten, Katja. Katja und ich, wir werden das Haus schon hüten. Gefällt Ihnen mein Papi, Isaak Markowitsch? Hm. Allerdings, bei unserem ist's nicht wie bei allen. Nikolai Wassiljewitsch ist ein Prunk, nicht ein Mensch. Ihn kennt niemand, nur wir. Wo haben Sie Fürst Hippolyt stehen lassen? Steht am Tor. Befehl war warten. Disziplin. Ein Moment, wir sind da. Alles Gute, Nikolai Wassiljewitsch. Danke, danke. Prasst nicht zu viel. Werden wir kaum, dafür ist gesorgt. Papachen, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ein sehr netter und würdiger Jude. Mir scheint, denen allen fehlt der Takt. Aber Katja, Liebste, woher sollen sie Takt nehmen? Auf der einen Straßenseite ließ man die Leute leben, von der anderen jagte sie die Polizei, so war das, in Kiew, auf dem Bibikow-Boulevard. Wo soll da Takt herkommen? Hier ist etwas anderes erstaunlich, ihre Energie, ihr Lebenswille, ihre Widerstandskraft. Diese Energie ist jetzt ins russische Leben gekommen, aber wir sind anders. Uns ist das alles fremd. Fatalismus, das ist, was uns nicht fremd ist. Rasputin und die deutsche Alice, die die Dynastie zugrunde gerichtet hat, das ist, was uns nicht fremd ist. Nein. Nichts als Gutes kommt von diesem wunderbaren Volk. Es gab uns Heine, Spinoza, Christus. Sie haben auch schon die Japaner gelobt, Nikolai Wassiljewitsch. Die Japaner sind ein großes Volk. Von ihnen kann man wieder und wieder lernen. Da sieht man ja, nach wem Maria Nikolajewna schlägt. Sie sind Bolschewik, Nikolai Wassiljewitsch. Ich bin ein russischer Offizier, Katja. Und ich frage, wie ist denn das, meine Herren? Seit wann, frage ich, sind Ihnen denn die Regeln des Kriegsspiels entfallen? Wir haben diese Menschen geschunden, erniedrigt. Sie haben sich verteidigt. Sie sind zum Angriff übergegangen. Sie kämpfen, geschickt, verzweifelt, sage ich. Und Sie kämpfen im Namen eines Ideals, Katja. Ideal? Ich weiß nicht. Wir sind unglücklich. Und glücklich werden wir nie mehr sein. Uns hat man geopfert, Nikolai Wassiljewitsch. Sollen Sie doch erwachen, all diese Wanjucha und Petrucha. Das ist ausgezeichnet. Und es ist höchste Zeit, Katja. Unser einziger russischer Imperator Peter hat gesagt, Aufschub bedeutet Tod. Das ist ein Befehl. Und wenn es das ist, ja, dann müssen Sie doch, meine Herren Offiziere, den Mut haben, auf die Karte zu sehen, um festzustellen, auf welcher Flanke Sie umgangen wurden, wo und warum man Ihnen die Niederlage beigebracht hat. Nein, die Augen offen zu halten, das ist mein Recht. Darauf werde ich nicht verzichten. Nikolai Wassiljewitsch, Sie müssen die Medizin nehmen. Meinen Waffengefährten, mit denen ich Seite an Seite gefochten habe, rufe ich zu. Meine Herren, tirez vos conclusions. Aufschub ist tot. Der General verlässt das Zimmer. Aus einem der Nebenzimmer Cellospiel. Kalt und rein. Eine Fuge von Bach. Bitte den Bezirksstab. Redko, bitte. Bist du es, Redko? Ich wollte sagen, man sollte glauben, dass es außer dir noch Leute gibt, die die Revolution machen, aber du als Einziger findest nicht die Zeit, einen Menschen zu treffen, einen Menschen, mit dem du die Nächte verbringst, wenn du es brauchst. Redko, führ mich aus. Hol mich ab mit dem Auto. Nun ja, wenn du zu tun hast. Nein, ich bin nicht böse. Warum sollte ich böse sein? Fürst. Wie haben die in der Schenke zu Ihnen gesagt? Spiel nicht so was Weinerliches. Spiel nicht so was Weinerliches? Zieh uns nicht die Sehnen raus. Die brauchen was Lustiges, Sergei Ilarionowitsch. Die Leute wollen vergessen, abschalten. Nicht alle. Die anderen verlangen etwas Gefühlvolles. Ihr Publikum. Wer ist das? Die Schauerleute. Vom Avodny-Kanal. Vielleicht schaffen Sie es, in die Gewerkschaft zu kommen. Kriegen Sie auch Abendbrot dort? Krieg ich. Sergei Ilarionowitsch, sollte ich nicht Stenografie lernen? An Stenografistinnen ist jetzt Mangel. Ich bin außerstande, das zu sagen. Nur eine von uns ist eine richtige Frau. Maria. Sie hat Kraft. Hat Mut. Ist Frau. Wir seufzen hier. Und sie in ihrer Politabteilung ist glücklich. Außerdem Glück Welches andere Gesetz haben die Menschen gefunden? Wahrscheinlich gibt es das nicht, das andere Gesetz. Maria Nikolajewna hat das Steuer immer scharf gedreht. Das ist ihre Art. Sie hat recht. Und dann hat sie mit diesem Akim Iwanitsch einen Roman. Wer ist das? Akim Iwanitsch? Ihr Divisionskommandeur, ehemaliger Schmied. Sie erwähnt ihn in jedem Brief. Wieso einen Roman? Da ist was zwischen den Zeilen. Ich kenn's. Oder soll ich nach Borisoglebsk fahren, zu den meinen? Immerhin ein Nest. Und Sie? Sie gehen in die Lavra zu diesem Mönch. Wie nennt er sich? Zioni. Zu Zioni. Was lehrt er Sie? Sie sprachen vom Glück. Mhm. Er lehrt es mich sehen. Nicht im Gefühl der Macht über Menschen. Nicht in der unaufhörlichen Gier, die wir nicht stillen können. Zioni. Hübscher Name. Sitzt auf der Tonne, die Tränen platschen, keine nimmt mich zur Frau, die wollen ja bloß gapschen. Meine Begegnungen mit Ritko passieren im Stab, Sergei Lajonowitsch. Im früheren Vorzimmer, da steht ein Wachstuchsofa. Ich komme. Ritko schließt die Tür ab. Dann geht die Tür wieder auf. Ja. Ritko schult mich. In allem schult er mich. Wen muss ich lieben, wen muss ich hassen? Er sagt, Gesetz der großen Zahl. Aber ich bin doch selbst eine kleine Zahl. Oder zählt man das nicht? Es müsste zählen. Das Zimmer von Dimschitz. Ludmila Nikolajewna und Dimschitz sitzen am Tisch. Abendbrotreste, Flaschen, Kerzen. Dimschitz gießt ständig Wein nach und starrt Ludmila unverwandt an. Felix Jusupow war schön wie ein Gott. Tennisspieler. Champion von Russland. Ja. Seine Schönheit hatte vielleicht nicht genug Männlichkeit. Sie war etwas puppenhaft. Mit Wladimir Bagley trafen wir uns bei Felix. Der Zar, die ritterliche Art dieses Mannes bis zum Schluss nicht verstanden. Ja. Unter uns aber hieß er der teutonische Ritter. Friedrich war mit dem Fürsten Sergei befreundet. Sie kennen Fürst Sergei, der auf dem Violoncello spielt. Nein. Diesen Abend war noch eine Nummer, oh, Programm. Erzbischof Ambrosius. Der Alte machte mir den Hof. Können Sie sich das vorstellen? Füllte mir die Bowle nach und zog so eine schlaue Fastenmine. Anfangs hatte ich auf Wladimir keinen großen Eindruck gemacht. Er gestand es mir mit den Worten. Sie waren stupsnasig. Sie de Monsieur Roman Russe. Von Flammen der Ritt. Im Morgengrauen fuhren wir nach Sarskoje, ließen das Auto im Park und nahmen dann ein Pferd. Er kutschierte selbst. Ludmila Nikolajewna, muss ich Ihnen noch sagen, dass ich den ganzen Abend kein Auge von ihm gelassen habe? Dimschitz macht das Licht aus stürzt sich auf die Mukovnina, wirft sie aufs Sofa. Machen Sie Licht. Dimschitz macht Licht. Ich gehe. Nun ziehen Sie doch keinen Flunsch. Kommen Sie zu mir. Sagen Sie, mein Freund, wie stellen Sie sich das alles vor? Ich muss mich doch erst an Sie gewöhnen. Ich bin kein Stiefel, dass man sich an mich gewöhnt. Ich verberge es nicht, ein gewisses Gefühl der Sympathie suggerieren Sie mir. Aber dieses Gefühl muss ich doch kräftigen. Von der Armee kommt Maria. Ja? Ihr werdet euch kennenlernen. In unserer Familie geschieht nichts ohne sie. Papa, der verhält sich gut gegen sie, aber er ist hilflos. Sie haben ja gesehen. Und dann, vieles ist noch offen. Ihre Frau. Was soll hier die Frau? Ich weiß, die Juden hängen an ihren Kindern. Da gibt's nichts zu reden, mein Gott, da gibt's nichts zu reden. Deshalb kommt Zeit, kommt Rat. Sitzen Sie neben mir wie ein Mäuschen, wappnen sich mit Geduld. Seit die Juden auf den Messias warten, wappnen Sie sich mit Geduld, trinken Sie noch ein Gläschen. Ich habe schon viel getrunken. Diesen Wein beziehe ich vom Panzerkreuzer. Der Großfürst hat ein Schränkchen auf dem Panzerkreuzer. Wie beschaffen Sie das alles? Wo ich was schaffe, da schafft kein anderer mehr was. Trinken Sie ein Gläschen. Mit der Bedingung, dass Sie still sitzen werden. Still sitzt man in der Synagoge. Ja, so haben Sie auch den Gehrock an. Wie für die Synagoge. Gehrock, Isatschok, trugen die Gymnasialdirektoren zur Abschlussfeier und die Kaufleute zum Leichenschmaus. Werd ich Gehrock nicht mehr tragen. Und dann die Billets. Niemals, mein Freund, kaufen Sie Billets in der ersten Reihe. Das machen die Emporkömmlinge, Parvenu. Emporkömmling bin ich ja auch. Ach, Sie haben innere Noblesse. Das ist ganz was anderes. Zu Ihnen passt auch Ihr Vorname nicht. Jetzt kann man eine Annonce an die Zeitung geben, an die Istvestia. Ich würde verändern in Alexei. Alexei. Ihnen passt Alexei? Passt. Dimschitz löscht das Licht und stürzt sich auf die Mukovnina. Rufen Sie mir eine Droschke. Sofort. Hab ja weiter nichts zu tun. Rufen Sie, auf der Stelle. Auf der Straße sind 30 Grad Kälte. Einen verrückten Hund rauslassen täte einen dauern. Hier ist alles zerfetzt. Wie soll ich mich zu Hause sehen lassen? Oh, man säuft, da was träuft. Oh, wie banal. Ich sag, Markowitsch, Sie haben sich in der Adresse geirrt. So sieht aus, mein Glück. Ich sag Ihnen doch, ich habe Zahnschmerzen. Schmerzen unerträglich. Wo kein Wille, da kein Weg. Was sollen hier die Zähne? Beschaffen Sie mir Zahntropfen. Ich leide. Na, gut Dampf, Meister. Sie hat Zahnschmerzen. Passiert. Passiert. Passiert auch, dass sie keine hat. Beschmu, Isaac Markowitsch. Ja. Ganz sicher Beschmu. Ich bin kein Knabe, Jewgeni Alexandrowitsch. Ja. Das ist schon lange vorbei, die Zeit, wo ich ein Knabe war. Ja, zu Befehl. Und es kann ihr passieren, dass ich nächstes Mal für Sie nicht werde zu Hause sein. Sache des Empfängers. Weil über meine Kinder und die Frau mich fragen kann, wer will, aber nicht die. Zu Befehl. Leute, nicht würdig, meiner Frau die Schuhe zuzuschnieren. Wenn Sie es wissen wollen, das Bändel von die Schuh. Bei Wiskowski, der Hausherr, ehemaliger Garderittmeister, in Reithose, Stiefeln, ohne Jackett, offener Hemdkragen. Auf der Couch hingelümmelt, hochrotes Gesicht, Kravtschenko. Bei ihm Madame Dora, eine magere Frau in Schwarz, mit spanischem Kamm und großen, schaukelnden Ohrringen. Es ist schon viel getrunken worden. Wie viel brauchst du denn? 10.000 Pfund auf einen Schlag. Hast du irgendwann mal ein Pfund Sterling gesehen, Jaschka? Jacques, meine Sonne, mein Gott. Ja. Und alles für Zwirn? Zwirn, lass beiseite. Brillanten, dreikarätig. Reinstes Wasser, klar, ohne Sand. Andere nehmen sie nicht in Paris? Ja. Die sind sicher schon alle. In jedem Haus sind Brillanten. Man muss sie bloß zu fassen kriegen. Bei Rimsky-Korsakow sind bei den Schachowskois. Es sind noch Diamanten im kaiserlichen St. Petersburg. Aus dir wird nie ein roter Kaufmann, Jewgeni Alexandrowitsch. Es wird. Mein Vater handelte schon. Hat die Güter getauscht gegen Hengste. Die Garde ergibt sich, Genosse Kravtschenko, aber sie stirbt nicht. Mein Gott, meine Sonne. Lass doch mal. Willst du nicht die Mukovnina hereinrufen? Plagt sich die Frau auf dem Korridor. In Paris, Jaschka, komme ich als gnädiger Herr. Dieser Dimschitz, wo steckt er? Hockt auf dem Klosett und er spielt 66 mit dem Shapiro. Herein, Miss. Herein, Miss, an unser Herd. Das ist unfassbar. Es war verabredet, dass ich um 8 komme. Jetzt ist es 9:45. Kein Schlüssel dagelassen. Wo ist er abgeblieben? Spekuliert bisschen und kommt. Gestatten Sie, ihn vorzustellen, Ludmila Nikolajewna, Madame Dora, Bürgerin der Republik Frankreich. Liberté. Egalité. Fraternité. Neben anderen Qualitäten besitzt sie einen Auslandspass. Mukovnina. Angenehm. Jascha Kravtschenko, kennen Sie Fähnrich zu Kriegszeiten? Jetzt roter Artillerist. Steht an den 10-Zoll-Kanonen der Kronstadter Festungsbatterie und kann sie in beliebige Richtung drehen. Jewgeni Alexandrowitsch ist heute in Schwung. In beliebige Richtung. Alles kann man sich da vorstellen, Jaschka. Sie befehlen dir, die Straße zu zerstören, in der du geboren bist. Du zerstörst sie. Ein Waisenhaus zu beschießen, du sagst, Uhr 208 und beschießt das Waisenhaus. Du tust das, Jaschka, nur damit sie dir erlauben zu existieren, auf der Gitarre zu klimpern, mit mageren Frauen zu schlafen. Du bist fett und liebst magere. Du bist zu allem fähig. Und wenn sie dir sagen, dreimal verleugne deine Mutter, du verleugnest sie. Aber das ist es nicht, Majaschka. Die Sache ist, dass sie weitergehen. Sie erlauben dir nicht, Wodka zu trinken in der Gesellschaft, die dir gefällt. Bücher zwingen sie dich, langweilige zu lesen. Und die Lieder, die sie dir beibringen, sind ebenso langweilig. Da erbost du dich, roter Artillerist. Regst dich auf, rollst die Äuglein. Na. 2 Bürger kommen zu dir zu Besuch. Gehen wir, Genosse Kravtschenko? Zeug, fragst du, soll ich mitnehmen oder nicht? Zeug nicht nötig, Genosse Kravtschenko. Minutensache, Verhör, Bagatelle und machen dir einen Punkt. Roter Artillerist. Und das kostet genau 4 Kopeken. Es ist ausgerechnet, die Kugel aus dem Colt kostet 4 Kopeken und keinen Centim mehr. Jacques. Bringen Sie mich nach Hause. Dein Wohl, Jakob. Auf das siegreiche Frankreich, Madame Dora. Ich gehe mal nachsehen, ob er nicht zurück ist. Ach, spekuliert ein bisschen und kommt. Marquise, haben Sie den Beschmuck mit den Zähnen alleine ausgedacht? Alleine. Oh. War gut. Ja. Wirklich, jetzt geht es nicht anders. Die Juden müssen die Fracht achten, der sie nahestehen wollen. Ich blicke auf Sie, Luca. Sie haben was, ja, von einem Vögelchen. Trinken wir, Vögelchen. Jetzt fängt er mit mir an. Irgendwas haben Sie hier in die Tränke gemischt, Wiskowski. Vögelchen. Alle Kräfte der Mokovnins gingen zu Maria. Ihnen blieb nur eine Reihe winziger Zähne. Billig, Wiskowski. Und eine kleine Brust. Ich lieb sie nicht. Die Brust einer Frau soll schön sein. Groß. Hilflos. Wie bei einem Schaf. Wir wollen los, Evgeni Alexandrowitsch. Nirgendwo wollt ihr hin. Vögelchen, Vögelchen. Heirate mich. Nein. Dann bin ich eher für Dümmschütz. Wir wissen, wie es mit Ihnen geht. Heute haben Sie sich betrunken, morgen haben Sie den Kater, dann fahren Sie noch keiner weiß wo. Dann erschießen Sie sich. Nein, nein, da lieber schon Dimschitz. Entlass uns, Evgeni Alexandrowitsch. Gib uns Urlaub. Nirgendwo geht ihr hin. Stoß an. Stoß an auf eine Frau. Das ist Luca. Ihre Schwester nennt sich Maria. Maria Nikolajewna ist bei der Armee, scheint es. Sie ist an der Grenze jetzt. An der Front. An der Front, Kravtschenko. Ihre Division kommandiert ein Kellner. Wiskowski, das ist nicht wahr. Er ist Metallarbeiter. Der Kellner heißt Akim. Trinken wir auf die Frauen, Madame Dora? Frauen lieben Fähnriche, Kneiper, Steuerbeamte, Chinesen, auf die lieben Frauen, die charmanten Frauen, die man lieben konnte, auch für eine Stunde. Nicht mal eine Stunde war's. Spinnweben. Und die sind zerrissen. Ihre Schwester heißt Maria. Stell dir vor, Kravtschenko, du liebst plötzlich die Zarin. Sie Ekel, sagt sie zu dir. Gehen Sie hinaus. Die ganze Mascha. Sie Ekel, gehen Sie hinaus. Die Gardekalerie wurde verschmäht. Darauf beschloss man, in die Furstatskaya 16 zu gehen. Wohnung 4. Wiskowski, unterstehen Sie sich. Auch die Kronstadter Artillerie, Kravtschenko, beschloss man, in die Furstatskaya zu gehen. Maria Nikolajewna kam aus dem Haus in einem grauen Kostüm Terrieur. Sie kaufte Veilchen auf der Troisky-Brücke und steckte sie sich ans Revier. Der Fürst fegte seine Junggesellenwohnung, schob die schmutzige Wäsche unter den Schrank und trug die ungewaschenen Teller aufs Entresol. Kaffee stand bereit in der Vorstadtskaja und Petit Four. Kaffee wurde getrunken. Sie brachte mit sich den Frühling. Veilchen und platzierte sich mit den Beinen auf dem Divan. Er bedeckte mit einem Schal ihre kräftigen, zärtlichen Beine. Von gegenüber leuchtete ein Lächeln, ein ermutigendes, gehorsames, trauriges, ermutigendes Lächeln. Sie hielt seinen ergrauenden Kopf. Fürst, was ist Ihnen, Fürst? Aber die Stimme des Fürsten war wie die eines päpstlichen Sängers. Passé, rien ne va plus. Oh Gott, was für eine Bosheit. Stell dir vor, Kravtschenko. Die Zarin zieht sich vor dir aus. Strümpfe. Korsett. Höschen. Vielleicht verzagst auch du, Kravtschenko. Sie gingen fort aus der Fürstatsgeier, sieht sie. Wo ist die Spur ihres Fußes, dass ich sie küsse? Wo ist die Spur ihres Fußes? Aber bei Akim, hoffen wir, wird die Stimme gröber klingen. Ihre Meinung, Ludmila Nikolajewna. Wiskowski, Sie haben mir irgendwas in die Wodka gemischt, mir dreht sich der Kopf. Komm her, Schnipsel, dem Schitz. Wie viel hat er dir für den Ring gezahlt? Was reden Sie da? Der Ring gehört deiner Schwester, nicht dir. Du verkaufst einen fremden Ring. Lassen Sie mich! Komm mit, Schnips. Wiskowski stößt Ludmilla durch die Tür zum Nebenzimmer. Dort vergewaltigt er sie. Dora, erregt von dem Geschehen, schmiegt sich an Kravtschenko, küsst ihn. Meine Sonne, mein Gott, mein Alles. Es war gut. Bis zur Hochzeit ist alles wieder gut. Jacques, ich möchte in unser Zimmer. Bringen Sie mich nach Hause. Jacques. Das macht man nicht, Rittmeister. Was macht man nicht? Wer Tripper hat, schläft nicht mit Frauen, Herr Wiskowski. Wie meinen? Ich meine, wer Gonorrhoe hat. Nehmen Sie die Brille ab, Kravtschenko. Ich will Sie in die Fresse hauen. Das werden Sie nicht. Mit so einem schönen Revolver. Das Zimmer von Mukovnins. In der Ecke, auf einem Koffer zusammengerollt, die alte Kinderfrau. Sie schläft. Auf dem Tisch der Lichtkreis der Lampe. Katja liest Mukovnin einen Brief von Maria vor. Im Morgengrauen weckt mich das Horn der Stabseskadron. Gegen 8 muss ich in der Politabteilung sein. Ich bin dort für alles da. Mache Artikel für die Divisionszeitung, alte Zirkel zur Liquidierung des Analphabetentums. Unsere Verstärkung sind Ukrainer. In Sprache und Ausdruck erinnern sie mich an Italiener. Das amtliche Russland unterdrückte und erniedrigte jahrhundertelang ihre Kultur. Auf unserem Millionaja in Petersburg, im Haus gegenüber Eremitage und Winterpalais, lebten wir wie in Polynesien, kannten nicht unser Volk, ahnten von ihm nichts. Gestern im Unterricht las ich aus Papas Buch das Kapitel über die Ermordung Pauls. Seine Strafe verdiente der Imperator so offensichtlich, dass keiner sich dabei aufhielt. Sie fragten mich, darin zeigt sich das präzise Denken des gemeinen Mannes nach dem Ort des Regiments, der Zimmer im Palast, danach welche Gardekompanie auf Wache war, aus welcher die Verschwörer kamen, was Paul ihnen getan hatte. Ich träume immer davon, dass Papa zu uns kommt im Sommer, wenn nur die Polen sich nicht rühren. Du wirst sehen, Papa, mein Freund, die neue Armee, die neue Kaserne ist das Gegenteil derjenigen, von der du erzählst. Zu der Zeit wird unser Park erblühen und grünen. Die Pferde werden rund vom Grünfutter. Die Sättel sind bereit. Ich sprach mit Akim Iwanitsch. Er ist einverstanden. Wenn nur ihr alle wohl auf seid, meine Lieben. Jetzt ist Nacht. Ich hatte erst spät frei und ging hinaus zu mir über die ausgetretenen 400-jährigen Stufen. Ich wohne hoch oben in einem Gewölbesaal. Irgendwann einmal die Waffenkammer des Grafen Krasnitzki. Das Schloss ist erbaut am Steilhang. Tief unten ein blauer Fluss. Der Raum der Wiesen unübersehbar mit der nebligen Wand des Waldes in der Ferne. Auf jeder Etage des Schlosses ist eine Wachnische eingehauen. Von hier aus beobachteten sie die Annäherung der Tataren und Russen und gossen siedendes Öl auf die Köpfe der Belagerer. Hedwig, die Alte, die Wirtschafterin der letzten Krasnitzkis, machte mir das Abendbrot und heizte den Kamin, der tief und schwarz ist wie in der Erde. Im Park unten wiegen und dösen die Pferde. Die Kubanzen vespern rund ums Lagerfeuer, stimmen immer wieder an. Schnee drückt auf die Bäume, die Zweige der Eichen und Kastanien sind verflochten. Ein unebenes Silberdach deckt die verwehten Pfade, die Statuen. Sie sind noch erhalten, die Jünglinge Speere werfend und die nackten, erfrorenen Göttinnen mit den gewinkelten Armen, der Wellenlinie des Haars und den blinden Augen. Hedwig döst, schüttelt den Kopf, die Scheite im Kamin flackern hoch und fallen auseinander. Die Jahrhunderte machen die Ziegel klingen wie Glas. Sie strahlen von Gold in dieser Minute, da ich an euch schreibe. Das Foto von Alexei habe ich auf dem Tisch. Hier sind dieselben Leute, die keinen Anstand nahmen, ihn zu töten. Ich ging eben von ihnen weg. Ich half bei ihrer Befreiung. Habe ich das Richtige getan, Alexei? Habe ich dein Vermächtnis erfüllt, kühn zu leben? Nein, das, was von ihm unsterblich ist, wird mich nicht verwerfen. Es ist spät, ich kann nicht schlafen aus unerklärlicher Sorge um euch, Furcht vor Träumen. Im Schlaf sehe ich Verfolgung, Quälerei, Tod. Ich lebe ein seltsames Hin und Her, Nähe der Natur, Unruhe um euch. Warum schreibt Luca so selten? Vor einigen Tagen schickte ich ihr ein Papierchen, unterschrieben von Akim Iwanitsch darüber, dass man bei mir als einer Militärangehörigen kein Recht hat, das Zimmer zu beschlagnahmen. Außerdem, Papa braucht eine Urkunde zum Schutz der Bibliothek. Wenn die Frist abläuft, muss man sie erneuern im Nakompros am Tschernyschew-Most, Zimmer 40. Ich werde glücklich sein, wenn es Luca gelingt, eine eigene Familie zu gründen. Aber der Mann muss unbedingt bei uns verkehren, dass Papa mit ihm bekannt wird. Dann wird das Herz nicht trügen. Und Nyanka soll ihn sehen. Katjuschka klagt immer über die Alte, dass sie nicht arbeitet. Katjuschka, Nyanka ist alt. Sie hat 2 Generationen Mukovnins großgezogen. Hat eigene Gedanken und Gefühle. Sie ist nicht simpel. Mir schien immer, sie hat wenig Bäuerliches, aber übrigens, was wussten wir in unserem Polynesien von den Bauern? In Petersburg, sagt man, ist es noch schwerer geworden mit der Versorgung. Denen, die nicht arbeiten, nimmt man die Zimmer und die Wäsche. Ich schäme mich, dass es uns gut geht. 2 nahm mich Akim Iwanitsch mit auf Jagd. Ich habe ein Reitpferd, einen Donjes. Nun sehen Sie, Nikolai Wassiljewitsch, wie schön. Weinen Sie nicht. Ich frage Gott. Jeder von uns hat den Gott seiner Seele. Wofür gabst du mir schlechtem, eitlem Menschen 2 solche Kinder? Maria und Ljudmila. Aber das ist ja gut, Nikolai Wassiljewitsch. Warum weinen? Milizrevier, Nacht. unter einer Bank zusammengekrümmt ein Betrunkener. Auf der Bank döst ein dicker älterer Herr, gut angezogen, Waschbärpelz, Pelzmütze. Ludmila Nikolajewna wird von einem Beamten verhört. Ihr Maulwurfskäppchen ist auf die Seite gerutscht, ihre Haare sind zerzaust, ihr Pelz halb herabgerissen. Name? Lassen Sie mich gehen. Name? Varvara. Vaters Name? Ivanovna. Wo beschäftigt? Bei La Ferme, Tabakfabrik. Gewerkschaftsausweis? Habe ich nicht bei mir. Warum wollen Sie mir einen Bären aufbinden? Ich bin verheiratet. Lassen Sie mich gehen. Warum schwindeln Sie? Kennen Sie Brüljow schon lange? Wovon reden Sie? Ich weiß von nichts. Brüljow hat den Auftrag für den Zwirn unterschrieben. Über Sie ging er zu Gutmann. Wo errichteten Sie das Lager? Was reden Sie da? Was für ein Lager? Gleich werden Sie erfahren, was für ein... Schura. Ja? Nicht auch. Komm. Karl Mikova. Ja. Sie sind Zimmermädchen. Als Aushilfe. Nevsky 86. Kennen Sie diese Bürgerin? Sehr ausgezeichnet kenne ich sie. Was können Sie aussagen? Auf Fragen kann ich antworten. Na? Ihr Vater ist General. Arbeitet sie? Rumscharwenzeln, das ist ihre Arbeit. Verheiratet? Im Gebüsch getraut. Kerle hat sie viele. Einer verkroch sich vor ihren Zähnen den ganzen Abend auf der Latrine. Was für Zähne, was faselst du? Ljudmila Nikolajewna weiß schon, was für Zähne. Ah, ja, ja. Schon vorbestraft? Wie oft? Man hat mich angesteckt. Ich bin krank. Bürgerin Kalmikova, wir brauchen eine Angabe, wie oft sie schon vorbestraft ist. Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Ich sage nicht, was ich nicht weiß. Ich bin am Ende. Lassen Sie mich gehen. Nicht aufregen, sehen Sie mich an. Mir dreht sich der Kopf. Ich falle. Sie sollen mich ansehen. Mein Gott, warum soll ich Sie ansehen? Darum, weil ich 5 Nächte kein Auge zugekriegt habe! Verstehen Sie das? Das verstehe ich. Also. Wie oft vorbestraft? Rede. Bei Mukovnins. Kienspäne brennen. Schatten an den Wänden. Herein tritt der Invalide Philipp, groß und unförmig, zerlumpt, Kapuze, Filzstiefel. Sein Gesicht ist halb von wildem Fleisch überwuchert. Wer sind Sie? Ich, Bekannter von Ljudmila Nikolajewna. Was wünschen Sie? Da sind so fiese Matenten passiert, Euer Exzellenz. Sie sind von Isaak Markovic? Jawohl, Isaak Markovic. Ja. So gut wie nicht und schon was passiert. Ludmila Nikolajewna. Auch da. Waren ebenfalls dort in Gesellschaft. War wohl ein bisschen Euer Exzellenz des Guten zu viel getan. Wie Evgeni Alexandrowitsch, also das eine. Jakob Iwanitsch, wohl was da wieder. Kriegten sich in die Wolle, beide einen Drall. Was Besonderes ist, weiter nichts passiert. bloß mehr so Missverständnis. Beider in Drall. Waffen bei sich. Wo ist meine Tochter? Euer Exzellenz unbekannt. Wo ist meine Tochter? Reden Sie! Wir können Sie alles sagen! Eingebuchtet. Ich habe dem Tod ins Auge gesehen. Bin Soldat? Eingebuchtet, Euer Exzellenz. Verhaftet? Wofür? Wohl wegen der Krankheit, dass das aufgerührt wurde. Jakob Iwanitsch sagt, Sie haben die Krankheit übergeben. Und dann die. Also, Tscheka? Leute nahmen sie weg. Wer kennt sich da aus? Die Leute sind jetzt keine Uniformierten, Euer Exzellenz. Die tun sich nicht weisen. Wir müssen in den Smolny, Katja. Nirgends, Nikolai Wassiljewitsch, werden Sie hingehen. Wir müssen in den Smolny und das sofort. Nikolai Wassiljewitsch, lieber nicht. Ich sage nicht, Katja, dass meine Tochter mir zurückgegeben werden muss. Bitte den Stab des Militärbezirks. Bitte nicht, Nikolai Wassiljewitsch. Ich bitte den Genossen Redko ans Telefon. Hier spricht Mukovnin. Ja, besser kann ich Ihnen nicht erklären, wer ich bin, Genosse. Früher war ich Generalquartiermeister der 6. Armee. Genosse Redko, Sie? Guten Tag, Fjodor Nikititsch. Mukovnin am Apparat, wünsche Gesundheit. Wenn ich Sie von der Arbeit abhalte, verzeihen Sie bitte, aber heute, Fjodor Nikititsch wurde am Niewski-Prospekt im Haus Nummer 86 gegen Abend durch Bewaffnete meine Tochter Lyudmila festgenommen. Ich wünsche keine Protektion von Ihnen, Fjodor Nikititsch. Ich weiß, dass das in Ihrer Organisation nicht üblich ist. Ich möchte nur darlegen, dass ich unbedingt meine älteste Tochter Maria sehen muss. Die Sache ist die, dass ich etwas unpässlich bin in letzter Zeit, Fjodor Nikititsch, und ich fühle eine Notwendigkeit, mich mit Maria Nikolajewna zu beraten. Wir haben Telegramme geschickt, Eilbriefe, Katerina Vjatjaslavovna weiß ich, hat sie bemüht, keine Antwort. Meine Bitte, geben Sie mir eine Direktleitung, Fjodor Nikititsch. Ich darf hinzufügen, dass mich General Brusilow zu Gesprächen über ein neues Dienstverhältnis nach Moskau, was sagen Sie? Zugestellt. Am 8. zugestellt. Ergebensten Dank. Alles Gute, Fjodor Nikititsch. Alles in Ordnung. Maria ist gefunden. Das Telegramm ist zugestellt. Am 8. In Petersburg ist sie dann morgen, übermorgen spätestens. Wir müssen Marias Zimmer säubern. Die Wohnung ist verwahrlost. Wir haben alles furchtbar vernachlässigt. Überall Staub. Die Bezüge müssen rauf. Wir haben doch Bezüge, Katjuscha. Ja, aber nicht für alle Möbel. Die Bezüge müssen unbedingt rauf. Für Maria ist es doch schön, alles so vorzufinden, wie sie es verlassen hat. Und warum soll man sich nicht ein Heim schaffen, wenn man es kann? Ja. Ja, und dann, Katja, dir gefällt es nicht bei uns? Du amüsierst dich überhaupt nicht, Katjuscha, gehst nicht ins Theater. Da bleibt man zurück. Wenn Maria wiederkommt, gehe ich. Ja. Oh, Verzeihung. Ihr Vaters Name? Philipp Andrejitsch. Aber warum nehmen Sie nicht Platz, Philipp Andrejitsch? Und wir haben ihn nicht einmal für Ihre Bemühungen Gedanke. Oh, ja. Und wenn Sie wollen, mache ich mir um Yuka nicht eine Minute Sorgen. Ja. Nein, das sei ja eine Lehre. Ja, eine Lehre für Ihre Kindereien, Ihre Unerfahrenheit. Wenn Sie wollen, ich bin zufrieden. Was ist Ihnen? Nichts. Nur das Herz. Wir brauchen einen Doktor. Doktor, Fräulein, er wird jetzt nicht kommen. Die Doktors, Fräulein, haben jetzt alles dicht zur Nachtzeit. Kommen die nicht, da kannst du sie schießen. In die Apotheke wegen Sauerstoff. Sie sind Exzellenz in der Gewerkschaft. Ich weiß es nicht, wir wissen hier gar nichts mehr. Wer nicht Gewerkschaft ist, kriegt nichts. Guten Tag. Tag. Hier, Maria Nikolajewna schickt Ihnen ein paar Lebensmittel. Wo ist sie denn? Ist sie mit? Maria Nikolajewna ist bei der Division, jetzt sind alle auf dem Posten. Auch ein paar Sachen sind dabei. Stiefel. Sie ist nicht mitgekommen. Da sind Kämpfe, Genossin, wie konnte sie? Ach, wir haben Telegramme geschickt, Briefe. Was Sie auch schicken, ganz egal. Die Einheiten sind Tag und Nacht in Bewegung. Werden Sie sie sehen? Wie könnte ich sie nicht sehen, wenn ich was bestellen soll? Ja, bestellen Sie ihr, bitte. Bestellen Sie, dass Ihr Vater stirbt und wir keine Hoffnung haben, ihn zu retten. Bestellen Sie, dass er im Sterben nach ihr gerufen hat. Ihre Schwester Ljuka lebt nicht mehr bei uns. Sie ist verhaftet. Sagen Sie, dass wir Maria Nikolajewna viel Glück wünschen. Dass sie möchte nie an die Tage und Stunden denken, die sie nicht bei uns war. Das leere Wohnzimmer Mukovnins. Mittag, blendend helles Licht. Im Fenster sonnenübergossen, die Säulen der Ermitage, eine Ecke des Winterpalais. André und sein Geselle Kuzma bohnen das Parkett. Niuschka, verflucht nochmal! Pass auf, dass das Görlich die ganze Wand da pfwäscht! Wo hast du denn deine Augen? Setzt wohl auf deine Augen! Ah, das schießt hoch, stößt bald am Himmel, aber Verstand immer kürzer. Tichon! Hey, Tichon! Warum steht da bei dir der Schuppen auf? Mach zu den Schuppen! Jegorowna! Tag! Krieg ich von dir mal ein bisschen Salz bis zum Ersten? Am Ersten scheffel ich dann auf die neue Karte. Kriegst wieder! Meine Kleine kommt rum, schütt dir was in den Topf bis zum Ersten, ja? Tichon! Hey! Tichon! Warst du bei den Novoseltsevs? Wann ziehen sie? Die ziehen gar nicht. Haben die. Wohnen konnten sie, da können sie jetzt auch ziehen. Bis Sonntag gibt ihnen Zeit, aber nach Sonntag machen wir ernst. Sag ihnen das. Na, Meister? Klappt die Sache? Man bemüht sich. Überanstrengend tut er euch nicht beim Parkettbrunnen. Alle Ecken ausgelassen. Was denn für Ecken? Na, alle vier. Und der Boden wird bei dir rötlich. Soll der denn rötlich sein? Nicht ganz die Couleur. Das Material ist nicht mehr das, Chefin. Selber bedrückt er, die Jungschen erzieht er. Wegen dem Geld bist du aber pünktlich zur Stelle. Da drauf, Agrafena, sag ich dir bloß, wünschst du nicht deinem ärgsten Feind, dass er das erste Mal nach der Revolution hier Dielen scheuert. Hier sind in der Revolution 3 Zoll hoch Schmutz gewachsen. Das schabt dir nicht mal einen Hobel ab. Eine Medaille müsste ich dafür angebammelt kriegen, dass ich nach der Revolution die Dielen scheuer. Und du blaffst drum. Hier entlang, bitte. Moment mal. Die kennen das Zimmer von Maria Nikolajewna. Einzig, weil ich Fanatiker der Möbelbranche bin, kaufe ich das, weil ich an keinem antiken Stück vorbeikomme. Auf antikes Mobiliar bin ich wie versessen, aber im gegenwärtigen Moment große Stücke kaufen, das ist wie einen Stein um den Hals. Man geht damit unter, Katerina Vatjeslavovna. Sie vergessen, Aristais Petrovich, dass das hier keine gewöhnlichen Stücke sind. Dies Mobiliar haben sich vor 100 Jahren die Stroganows aus Paris kommen lassen. Aha. Ja, deswegen gebe ich Ihnen auch 1.200.000. Was bedeutet jetzt schon 1 Milliarde, wenn man es in Brot umrechnet? Aber Sie dürfen es nicht in Brot umrechnen, sondern in meinen Spleen, denn ich kaufe aus Liebhaberei im gegenwärtigen Moment auf einem großen Stück sitzen. Ja, da bin ich bei denen gleich erster Kandidat. Hey Jungs, fasst an, bringt die Seile mit. Was soll hier angefasst werden? Mit wem habe ich die Ehre und das Vergnügen? Das ist unsere Hausaufseherin, Aristarch Petrovich. Na, sagen wir Hausmarkt. Sehr angenehm. Jetzt also mal Folgendes. Sie helfen uns, wie gesagt, die Möbel runterbringen. Wir sind dann unsererseits Ihnen behilflich. Daraus wird diesmal nichts, Bürger. Was heißt hier, daraus wird diesmal nichts? Hier kommen Umgesiedelte rein aus dem Kellergeschoss. Das interessiert uns natürlich ungemein, dass hier Umgesiedelte rein. Wo sollen die Möbel hernehmen? Das wiederum, Bürgerin, interessiert uns nun überhaupt nicht. Agascha, Maria Nikolajewna hat mich mit dem Verkauf beauftragt. Bitte um Vergebung, Bürgerin, sind die Möbel die Ihren? Die Möbel sind nicht meine, aber deine auch nicht. Darauf antworte ich Ihnen zum Ersten, dass ich mit Ihnen noch nicht aus einem Trog gefressen habe, und zum Zweiten sage ich Ihnen, dass Sie sich in diesem Moment Bürgerin Unannehmlichkeiten zuziehen. Zeig eine Order, dann gebe ich die Möbel raus. Agascha, die Möbel gehören Maria Nikolajewna, das weißt du doch. Gestern gewusst, Fräulein, heute vergessen. Ich lerne jetzt um. Pass auf, Alte, werd nicht frech, du! Fluch nicht, sonst schmeiß ich dich raus. Gehen wir, Aristarch Petrovich. Überschreitung von Befugnissen nennt man das, Alte. Zeig die Order, dann gebe ich sie raus. Wir sprechen uns an anderer Stelle wieder. Meinetwegen auf der Miliz. Gehen wir, Aristarch Petrovich. Ich gehe, aber ich komme wieder. Und dann komme ich nicht allein. Was Sie machen, ist nicht richtig, Fräulein. Die legt los, wie sie's gehört. Stachliches Dämchen. War die unterm General auch so? Da war sie ganz klein. Kriegte kaum den Kopf hoch. Ja. Hat der General rumgebrüllt? Überhaupt nicht. Du bist zu ihm gekommen, er hat dir die Hand gegeben und dich begrüßt. Das Volk hat ihn auch geliebt. Wie kommt denn das? Das Volk einen General geliebt? Aus lauter Dummheit haben wir ihn geliebt. Er hat weiter keinen Schaden angerichtet. Das Holz hackte er sich selber. War er alt? Nicht besonders. Nicht reif. Aber er ist gestorben. Seine Zeit war ran. Komm rein, keine Angst. Hier kannst du dich niederlassen. Lieber gib uns was anderes, was Schlechteres. Gewöhn dich ans Gute. Das ist ein Klacks, sich ans Gute gewöhnen. Ja. Links die Küche, dann das Bad, Zum Waschen. Ich schlepp mit deinem Mann das Restliche rauf. Du sitzt still, Jelena. Du bleib da, kommst am Ende noch nieder. Wann passiert's denn mit dir? Morgen gehe ich. Ganz einfach ist das jetzt. Auf die Moika. Ins Palais, nicht? Auf die Moika. Das Palais da. Heutzutage nennt sich das Mutter und Kind. Das hat damals die Zarin für den frommen Hirten gebaut. Jetzt gebären da die Weiber. Alles, wie sich's gehört. Ganz einfach. Ich muss morgen hin. Mal habe ich Angst. Und mal keine. Angst brauchst du da nicht zu haben. Kriegst ein Kind. Sag's nicht mal Hatschi. Deine Muskeln arbeiten wie wild. Du wirst immer breiter. Danach erkennst du dich nicht mehr wieder. Ach, Onkel André. Ich habe so schmale Knochen. Red ihnen zu, deinen Knochen. Sie werden schon Platz machen. Manchmal sieht man so ein Frauchen. Ach du lieber Gott, Füßchen, Händchen, wer weiß wie klein. Und dann bringt sie einen Lulatsch zur Welt, der säuft dir einen Eimer Wodka aus und schlägt dich mit der Faust tot. Jeder auf seinem Gebiet. Willst ein Jung, hä? Ein Mädchen? Mir ganz egal, Onkel André. Das ist richtig. Es ist egal. Ich sehe die Sache so. Die Kinder, die jetzt fabriziert werden, müssen zurechtkommen, bis das Leben schöner ist. Oder? Gehen wir, Kusma. Du? Ja? Kommst du zu mir? Zum Einzug, Nyushka? Wenn du mich einladest, dann komme ich. Und was bietest du an? Viel kann ich nicht. Was ich so auftreibe. Mir biet einen süßen an. Einen roten. Ritt der Kosak wohl durch die Aue, er ritt durch das Mandschurenland, ritt durch den kleinen grünen Garten, das Ringlein blitzte an der Hand. Das Ringlein brachte ihm die Liebste, als der Kosak ging in den Krieg. Als sie es brachte, da sie sagte, wohl übers Jahr gehör ich dir. Doch das Jahr verging. La la la la la la la la la la la la la la la la. Isaac Babel, Maria. Musik Rainer Bredemeier. Funkbearbeitung Peter Goslicki. Übersetzung aus dem Russischen Wassilka Stoimenova und Adolf Dresen. Personen und Darsteller: Nikolai Wassiljewitsch Mukownin, Herbert Grosse. Ljudmila, seine Tochter Jenny Gollmann. Katja, Gudrun Ritter. Isaac Markowitsch Dümschitz, Kurt Böwe. Die Invaliden Philipp Bischonkow und Jewsten Jejec, Michael Gwistek, Edwin Marian und Horst Libinski. Fürst Galizin, Wolf-Dieter Panse, Wiskowski, Horst Hiemer. Kraftschenko, Berko Acker, Madame Dora, Sonja Hörbing, Milizinspektor Dieter Mann, Kamikova, Walfriede Schmidt. Agascha, Käthe Reichel. Die Bonerer, André und Kusma, Ernst Kahler und Edgar Harter. Suschkin, Horst Schönemann. Ein Rotarmist, Hans Klimer. Jelena, Katharina Tomaszewski. Njuschka, Uschi Brüning. Der Sprecher, Paul Wiens. Schnitt, Brigitte Pumpto. Toningenieur, Hans Blache. Regieassistenz, Ingrid Hauschild. Regie, Joachim Staritz. Sie hörten eine Produktion des Rundfunks der DDR aus dem Jahr 1978.